Good morning, people. Guten Morgen, Leute. Have you been successful? Wart ihr erfolgreich? Well, Reinhard, we shouldn't put our root in success. Aber Reinhard, wir sollten uns doch nicht in Erfolg verwurzeln. Don't you remember what I said yesterday what success is? Erinnert ihr euch noch an gestern, was Erfolg wirklich ist? Have you done the Father's will today? Habt ihr den Willen des Vaters heute getan? I'm gonna wake you up. Ich werde euch aufwecken. You can have a ministry where 100,000 people are involved in a ministry. Ihr könnt einen Dienst haben, wo 100,000 Leute involviert sind. And not walk in true, unconditional agape love. Und nicht in echter, wahrer und bedingungsloser Agape-Liebe wandeln. Dann habt ihr versagt. You can have a ministry where you're just taking care of 5 people. Ihr könnt einen Dienst haben, wo ihr euch nur um 5 Leute kümmert. But you truly have learned to walk in perfect love. Aber ihr habt gelernt, in wahrer Liebe zu wandeln. You have much more success in the eyes of God. In den Augen Gottes habt ihr da viel mehr Erfolg. Because if we don't love, we have failed, period. Weil wenn wir nicht lieben, haben wir versagt. Punkt. The Bible says love never fails. Und die Bibel sagt, Liebe versagt nie. But on the other hand, the Bible says if we do everything else, faith, miracles, signs, wonders, money, we don't love, we have failed. Die Bibel sagt aber auch dazu, wenn wir alles andere tun, wie Glauben, Zeichen, Wunder und so weiter, aber keine Liebe haben, dann haben wir versagt. Think. Also denke nach. What the earth thinks about success, we have to stop putting our roots in there. Wir müssen aufhören, unsere Wurzeln nach dem aufzustrecken, was die Welt über Erfolg denkt. Brings stress. Es verursacht nur Stress. Destroy our own health. Und wir richten unsere eigene Gesundheit zugrunde. In our family relationships. Und dann leiden wir in den Beziehungen unserer Familie. Makes no sense. Und das alles macht doch keinen Sinn. Roots are simply in the wrong place. Weil wir einfach am falschen Ort verwurzelt sind. For me, Romans chapter 11, verse 36 is a scripture that really sums up what success looks like in the eyes of God. Für mich ist Römer 11, 36 eine Schriftstelle, die sehr gut zusammenfasst, wie Erfolg in den Augen Gottes aussieht. Und wenn du einmal dieses Geheimnis verstanden hast, wirst du verstehen, was Erfolg wirklich ist. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also schau, Erfolg ist das. Everything in your life that is important is of him, so it comes directly from him. Alles, was in deinem Leben wichtig ist, ist aus ihm. Es kommt also direkt aus ihm oder von ihm. But that's not enough. Aber das ist nicht genug. Everything in your life you do, you actually do it through him, through his strength, through his wisdom, through his energy. Alles, was du in deinem Leben tust, tust du eigentlich durch ihn, durch seine Kraft, durch seine Weisheit, durch seine Energie. And then it has to go back to him. Und dann muss es wieder zurück zu ihm. So it comes from him, it is done through him, and it goes back to him. Also es kommt von ihm, geschieht durch ihn und geht zu ihm zurück. That's success. Das ist Erfolg. So what have you achieved? Also was hast du erreicht? Has it come from him? Ist es von ihm gekommen? Has it been done through him? Ist es durch ihn gemacht worden? And is it actually done for him? Does it go back to him, or is it done for your own? Showing off your success. Und hast du es tatsächlich für ihn gemacht? Ist es zu ihm zurückgekommen? Oder hast du es für dich selbst und deinen eigenen Erfolg getan? Why do people collapse if suddenly they lose their business? Denk darüber nach, warum brechen Menschen zusammen, wenn sie plötzlich ihr Geschäft verlieren? Why do people go into panic when their Instagram account closes? Warum verfallen Menschen in Panik, wenn ihr Instagram Account schließt? Why do people go in panic if suddenly the people that was important to them don't think they important anymore. Warum verfallen Leute in Panik, wenn Menschen, denen sie so wichtig waren, sie plötzlich nicht mehr für so wichtig halten? Because success in their minds and hearts have been defined completely wrong. Weil Erfolg in ihrem Verstand und ihrem Herz komplett falsch definiert worden ist. So now they put the root in success. Und jetzt verwurzeln sie sich in Erfolg. If I do this, if I achieve this, if I gain this, if I reach this. Wenn ich das mache, wenn ich das erreiche, wenn ich das verdiene, I will be great. Dann werde ich großartig sein. Then I have importance. Und dann werde ich wichtig sein. Prominence. Dann werde ich prominent sein. And then they've reached it, and then what? Und dann haben sie es erreicht, und was ist dann? And they live with this rotten fruit called stress. Und dann leben sie mit dieser verdorbenen Frucht, die sich Stress nennt. How does this even make sense? Wie kann so etwas überhaupt Sinn machen? Apostle Paul spent more than half of his entire ministry life in prison. Weißt du, der Apostel Paulus verbrachte die Hälfte seines Dienstes im Gefängnis. If he would have defined success the way most pastors define it today, his life would have been over. Wenn er Erfolg wie die meisten Pastoren von heute definiert hätte, wäre sein Leben vorbei gewesen. Er war im Gefängnis und hatte einige der besten Briefe geschrieben, die er jemals verfasst hatte. Mein Freund. You put your roots in earthly success. That's where you get your energy, your fruit, your happiness, your joy from. Wenn du dich in weltlichen Erfolg verwurzelst, wo du deine Energie, deine Frucht, dein Glück, deine Freude herbekommst, so wirst du sehr viel Stress ernten. Also frag dich selbst. Wenn du dich am Ende des Tages schlafen legst, ist es mir wichtiger, dass die Leute mich für meinen Erfolg applaudieren? Oder ist es mir wichtiger, dass der Vater sagt, gute Arbeit? Du hast das gemacht, was ich von dir wollte. Das ist wahrer Erfolg. Bis morgen.